Von den Wohltaten, viertes Buch, 9-14. 9. Doch dass ich mich nicht abschweifend auf eine andere Untersuchung einlasse. Ihre zahllosen und hohen Wohltaten teilt uns die Gottheit zu, ohne Hoffnung auf Wiedererstattung, weil sie teils keiner Gabe bedarf, teils wir nicht imstande sind, ihr etwas zu geben. Das Wohltun ist also etwas an und für sich Wünschenswertes, und es ist der Nutzen für den Empfänger das Einzige, worauf man sein Augenmerk zu richten hat. Den sollen wir uns, absehend von unserem Vorteile, angelegen sein lassen. Ihr saget, entgegnet man, es sei sorgfältige Auswahl zu treffen, wenn man Wohltaten gebe, weil ja auch der Ackermann seine Saat nicht in Sand lege. Wenn dies so ist es uns eben beim Geben der Wohltaten auch, um unsern Nutzen zu tun, wie beim Pflügen und Säen. Ist ja doch auch das Säen keineswegs etwas an und für sich Wünschenswertes. Zudem kommt es ja auch darauf an, wem ihr eine Wohltat gebet. Darum hättet ihr euch wohl nicht zu bekümmern, wenn Wohltaten zu geben etwas an und für sich Wünschenswertes wäre. Denn wo und wie man auch geben würde, eine Wohltat bliebe es eben doch. Ich erwidere, dessen, was recht und gut ist, fleißigen wir uns aus keinem andern Grunde als um sein Selbst willen. Dennoch, obwohl es auf nichts anderes abgesehen sein darf, sehen wir doch darauf, was wir tun und unter welchen Umständen und auf welche Art. Denn darauf kommt es eben an, ob nämlich, was wir tun, recht und gut sei. Wenn ich daher auswähle, wem ich eine Wohltat geben wolle, so sorge ich gerade dafür, dass es eine Wohltat sei, weil es, wenn sie einem Niederträchtigen gegeben wird, weder recht und gut sein kann, noch eine Wohltat. 10. Anvertrautes Gut zurückzugeben ist etwas, das man sich ohne alle andere Rücksicht angelegen sein lassen muss. Dennoch werde ich es nicht in jedem Falle zurückgeben und nicht an jedem Orte und nicht unter jeglichen Umständen. Es gibt Fälle freilich, wo es gleich ist, ob ich es verleugne oder öffentlich zurückgebe. Mein Augenmerk wird dabei sein, ob es gut ist für den, welchem ich's zurückgeben soll, und würde es ihm schaden, so würde ich ihm das Anvertraute verweigern. Das Nämliche werde ich denn beim Wohltun berücksichtigen. Ich werde, wenn ich gebe, auf die Zeit, auf die Person, auf die Art und Weise und auf den Grund des Gebens Acht haben. Denn nichts sollte man ohne Überlegung tun, und es ist nur das Wohltat, was mit Überlegung gegeben wird, weil die Vernunft die Begleiterin alles Guten und Rechten ist. Wie oft hören wir von Menschen, die sich ihr Unüberlegtes schenken, selbst zum Vorwurfe machen, die Äußerung hätte ich's doch lieber hinausgeworfen als dem gegeben. Es gibt keine schmählichere Art, um etwas zu kommen als das unüberlegte Schenken, und es ist viel schmerzlicher, eine Wohltat schlecht angebracht zu haben, als keine Vergeltung zu erlangen. denn wenn man um diese kommt, so ist ein anderer schuld daran. Aber die eigene Schuld ist's, wenn man keine Auswahl trifft, wem man geben wolle. Bei dieser Auswahl ist mir's jedoch um nichts weniger zu tun, als um das, was du meinst, ob ich nämlich von einem Menschen auch Vergeltung erwarten dürfe, denn meine Wahl fällt auf den, der dankbar sein, nicht der mir's wieder heimgeben wird. Oft aber ist einer dankbar, ohne dass er's heimgibt, und undankbar mancher, wenn er auch erstattet. Ich sehe bei meiner Beurteilung auf die Gesinnung. Deshalb werde ich an einem wohlhabenden, aber unwürdigen nichts tun. Einem armen, aber rechtschaffenen Manne werde ich geben, denn der wird auch bei der größten Armut dankbar sein, und wenn ihm alles fehlt, sein Herz wird er behalten. Nicht nach Gewinn trachte ich beim Wohltun, nicht nach Vergnügen, nicht nach Ruhm. Auf eins nur steht mein Sinn, und das ist mir genug. So gebe ich nur, damit ich tue, was ich muß. Aber auch bei dem, was ich muß, habe ich doch noch meine Wahl. Und du fragst, worin diese bestehe? 11. Sie wird sich richten auf einen Mann, der da grundehrlich sei, unverstellt, nicht verdrießlich, dankbar, dem fremdes Eigentum heilig ist, der das Seine ohne Geiz zusammenhält, eine wohlwollende Seele. Habe ich aber eine solche Wahl getroffen, mag alsdann das Glück ihm auch nichts zuteilen, womit er seine Dankbarkeit beweisen könnte, so ist meine Absicht doch erreicht. Wenn mich Eigennutz und schmutzige Spekulation freigebig macht, wenn ich keinem diene, ohne die Absicht, dass er mir dagegen diene, so werde ich einem nichts geben, wenn er in andere, weit entfernte Gegenden reiset, nichts geben, wenn er stets abwesend bleiben wird, nichts geben, wenn seine Gesundheitsumstände von der Art sind, dass zu seinem Aufkommen keine Hoffnung vorhanden ist, nichts geben, wenn ich selbst abnehme, denn ich erlebe ja die Zeit der Wiedererstattung nicht. Überzeuge dich aber, Wohltun sei etwas an und für sich Wünschenswertes, da wir ja Fremden, die eben in unsern Hafen verschlagen wurden und sogleich wieder fortsegeln wollen, Hilfe leisten. Einem Schiffbrüchigen, den niemand kennt, weisen wir ein Schiff an und versehen ihn mit dem Nötigen, damit er heimfahren kann. Und weg zieht er, ohne dass er den Recht kennt, dem er sein Wohl zu danken hat, und ohne dass er uns je wieder unter die Augen zu kommen gedenkt. Als unsere Schuldner weiset er uns die Götter an und flehet, dass sie an seiner Stelle vergelten mögen. Einstweilen sind wir mit dem nutzlosen Bewusstsein zufrieden, das wir wohlgetan haben. Ja, wenn wir gerade am Ziele unserer Erdenlaufbahn stehen, wenn wir unsere letzte Willensordnung machen, teilen wir da nicht Wohltaten aus, von denen wir keinerlei Nutzen haben werden. Wie viel Zeit wendet man deshalb auf? Wie lange unterhandelt man darüber im Geheimen, wie viel und wem man vermachen wolle? Was liegt aber daran, wem man gibt, wenn man doch nie mehr von jemand etwas dagegen zu bekommen hoffen kann? Indes geben wir nie mit mehr Sorgfalt, nie setzen wir unsere Beurteilungskraft mehr in Tätigkeit, als wenn wir, fern von allem Eigennutze, einzig und allein das vor Augen haben, was recht und gut sei. So lange aber steht es schlecht mit unserem Urteile, wenn wir Dienste erweisen sollen, als dabei Furcht oder Hoffnung den verderblichen Einfluss ausübt und die Sinnlichkeit dieses Übel, vor dem nichts Edles aufkommen kann. Wenn dann der Tod alle Einflüsse unwirksam macht und den unbestechlichen Richter zur Entscheidung sendet, so liegt es uns an, wer am würdigsten sei, dass wir ihm das Unsrige übergeben, und wir verfügen über nichts mit solcher Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt als über das, was uns eigentlich nichts mehr angeht. 12. Und fürwahr, es liegt hohe Lust in dem Gedanken, den will ich in Wohlstand versetzen, dem will ich zu seinen Würden durch die Zugabe des Reichtums auch einigen Glanz fügen. Wenn wir keine Wohltat geben, außer in der Absicht, sie wiedererstattet zu bekommen, so müssten wir sterben, ohne ein Vermächtnis hinterlassen zu haben. Ihr saget, wendet man ein, eine Wohltat sei ein unablösbares Darlehen. Ein Darlehen ist aber nicht etwas an und für sich Wünschenswertes. Wenn wir von Darlehen reden, so ist das bildlich und in einem Gleichnisse gesprochen. So auch, das Gesetz sei das Richtscheid für Recht und Unrecht, und ein Richtscheid ist doch auch nicht etwas an und für sich Wünschenswertes. Zu solchen Worten greift man um der Verdeutlichung willen. Wenn ich sage, ein Darlehen, so ist darunter zu verstehen, so etwas wie ein Darlehen. Das geht ja auch deutlich aus dem Beiworte unablösbar hervor, das ich beifüge. Denn eigentlich kann und muss jegliches Darlehen abgelöset, heimbezahlt werden. Weit entfernt, dass eine Wohltat aus Eigennutz gegeben werden dürfte, muss sie vielmehr, wie gesagt, gar oft mit Verlust und Gefahr gegeben werden. So wehre ich mich für einen, der unter die Räuber gefallen ist, damit er sicher seines Weges möge gehen können. Ich nehme einen Angeschuldigten, der unter Parteilichkeit leidet, in Schutz und wende dadurch die Partei mächtiger Menschen gegen mich. Und es kann sein, ich muss unter denselben Anklägern denselben Klagekittel anziehen, den ich ihm ausgezogen habe, während ich mich zur andern Partei schlagen und dem Streite, der nicht meine Person angeht, ruhig zuschauen könnte. Ich leiste Bürgschaft für einen Verurteilten und hebe den Beschlag auf, der auf eines Freundes Güter gelegt ist, indem ich mich seinen Gläubigern verbindlich mache. Um den Geächteten retten zu können, setze ich mich selbst in Gefahr, geächtet zu werden. Wenn jemand seiner Gesundheit und des ruhigen Sommeraufenthaltes wegen ein Landgut in der Nähe von Tusculum oder Tibur kaufen will, so geht er nicht erst jahrelang darüber zu Rate. Und sobald es gekauft ist, wird er sich's doch wohl zueignen. Gerade so ist's mit den Wohltaten. Denn wenn du dabei fragen wolltest, was du davon habest, so antworte ich, das Bewusstsein einer guten Tat. Was man habe von einer Wohltat, sage mir doch, was hat man von der Gerechtigkeit, was von der Unschuld, was von der Großmut, was von der Züchtigkeit, was von der Enthaltsamkeit? Willst du etwas anderes als sie, so ist es dir nicht, um sie selbst zu tun. 13. Wofür beobachten die Weltkörper ihren regelmäßigen Wechsel? Wofür macht die Sonne die Tage länger und kürzer? Das sind lauter Wohltaten, denn es geschieht dies, uns zu nützen. Wie es nun ein Dienst ist, den die Himmelskörper uns leisten, wenn sie sich regelmäßig in dem All bewegen, wie es ein Dienst ist, den die Sonne uns leistet, wenn sie den Ort verändert, wo sie aufgeht und wohin sie läuft und so Segenreiches für uns wirkt ohne Belohnung. So ist es unter anderem auch Pflicht für den Menschen, wohltätig zu sein. Warum also gibt er, um nicht nichts zu geben, um nicht die Gelegenheit zum Wohltun verloren gehen zu lassen? Euch ist's Genuss, den lieben Leib auf das Ruhepolster der Faulheit zu legen und tief Schlafenden gleich, um nichts in der Welt euch zu bekümmern und in dichtem Schatten euch zu bergen mit empfindsamen Vorstellungen, die ihr eine Seelenweide nennet, die Taubheit des schlaffen Geistes zu reizen und mit Essen und Trinken in dem Dickichte eurer Gärten die vom Nichtstun kranken Körper zu mästen. Und ist's Genuss, Wohltaten zu erweisen, mag es uns auch nicht leicht ankommen, wenn nur andern ihr Mühsal erleichtert wird. Mag es auch mit Gefahr verbunden sein, wenn nur andere aus Gefahren herausgerissen werden, mag es auch in unseren Rechnungen einen Rest setzen, wenn nur anderer Bedürfnis und Not gestillt wird. Was liegt mir daran, ob ich Wohltaten wiedererstattet bekomme? Wenn ich auch nichts dagegen erhalte, so muß ich doch geben. Bei der Wohltat ist es auf den Vorteil dessen abgesehen, an dem man etwas tut, nicht auf den eigenen. Sonst gibt man sich selbst. Daher kommt es, dass manches, was andern den größten Nutzen schafft, keinen Dank findet, weil es bezahlt wird. Der Kaufmann ist ganzen Städten nützlich, der Arzt den Kranken, der Sklavenhändler denen, die verkäuflich sind, indem er sie zum Verkaufer aufstutzt. Aber alle diese Leute, weil sie für ihren eigenen Vorteil andern nützlich werden, verbinden diejenigen auch nicht zu Danke, welchen sie nützen. 14. Das ist keine Wohltat, wo es auf Gewinn abgesehen ist. Das gebe ich, das bekomme ich dafür. So geht's beim Handel zu. Die heißt mir nicht ein züchtiges Weib, die gegen den Liebhaber spröde tut, um ihn zu entzünden, die entweder das Gesetz, das Julische gegen den Ehebruch, oder ihren Mann fürchtet, oder, wie Ovidius sagt, die nicht gewährete nur, weil sie nicht durfte, gewährt. Nicht mit Unrecht zählt man diejenige unter die Gefallenen, welche sich nicht um ihrer selbst willen, sondern aus Furcht züchtig erhalten hat. Ebenso hat derjenige keine Wohltat gegeben, der sie gab, um etwas dagegen zu bekommen. Ist's denn auch eine Wohltat an den Tieren, dass wir sie füttern, zu unserem Gebrauche oder zu unserer Nahrung? Erweisen wir den Bäumen eine Wohltat, die wir pflegen, dass sie nicht von Trockenheit oder Härte des unbearbeiteten und vernachlässigten Bodens leiden? Niemand schickt sich aus Wohlmeinen und Guttätigkeit zur Bebauung eines Ackers oder zu irgendeinem Geschäfte an, das nicht in sich selbst schon Genuss gewährt. Zum Geben einer Wohltat leitet nicht eine habsüchtige und schmutzige Denkungsart, sondern Menschenfreundlichkeit, Freigebigkeit, da man zu geben wünscht, wenn man auch schon gegeben hat, und gerne das Alte mit Neuem und Frischem vermehrt und nur das eine im Auge hat, dem, an welchem man etwas tut, so sehr als möglich zu nützen. Im andern Fall wäre es niedrig, unlöblich, unrühmlich, wenn man nützen wollte, weil man Vorteil davon hätte. Ist's denn hoher Sinn, sich selbst zu lieben, sich selbst zu schonen, für sich selbst zu gewinnen? Von dem allem lenket die wahre Lust zur Wohltätigkeit ab, zum Verluste ziehet sie mit aller Gewalt hin und lässt Vorteile zurück, hochfreudig, wenn nur das wohltätige Werk getan ist.